WDR 3 Lesung. Der französische Schriftsteller Paul Léotot blieb zeitlebens ein Einzelgänger, obwohl er mit den großen Autoren seiner Zeit Umgang pflegte. Er wurde 1872 in Paris geboren und starb dort 1956. Sein Haus hatte der Junggeselle mit zahllosen Hunden und Katzen geteilt. Léotot wurde zunächst als Theaterkritiker bekannt, später machte er eine einfache, schmucklose Prosa zu seinem Markenzeichen. Mehr als 60 Jahre hindurch hat Paul Léotot Tagebuch geführt. Besonders eindrucksvoll sind darin die Schilderungen, wie Frankreich 1939 in den Zweiten Weltkrieg gerät. Hören Sie Markus Scheumann. Er liest aus Paul Léotots Kriegstagebücher 1939 bis 1945. 1939. Montag, 17. April. Ich habe mir einen Revolver gekauft. Ein ganz altmodisches amerikanisches Modell, das nur 4 Schuss hat und mich in der Auslage eines Waffenhändlers auf dem Boulevard Saint-Germain gegenüber der Société de Géographie verlockt hatte. 150 Francs. Montag, 22. Mai. Beim Ordnen der Unterlagen für meine letzte Theaterkritik finde ich folgende Aufzeichnung. Schriftsteller sein heißt, in seinen Schriften einen Menschen, einen Charakter, einen Geist, Vorzüge oder Mängel, Beobachtungs- und Urteilsgabe, Fortschrittlichkeit zeigen. Es heißt, eine kleine oder große, erfreuliche oder unerfreuliche Persönlichkeit bekunden. Was ist gleich? Es heißt außerdem, einen eigenen Stil haben, an dem man den Autor erkennt, ohne seine Signatur zu sehen. Es heißt nicht nur ein Fabrikant von Romanen und anderen Arbeiten sein, mit denen man seine Miete bestreitet. Donnerstag, 20. Juli. Das Einzige, was zählt, ist, nicht mittelmäßig zu sein. Freitag, 1. September. Hitler hat Polen angegriffen, mitten während der Verhandlungen, kann man sagen. Heute allgemeine Mobilmachung in England und Frankreich. Italien rührt sich nicht und die beiden Spießgesellen verhüllen das mit einem Brief Hitlers an Mussolini, worin er ihm mitteilt, er brauche seine Unterstützung nicht. Ich habe mich heute Abend entschlossen, mir im Gemeindeamt eine Gasmaske zu holen. Es ist nicht auszuhalten. Als sie mir angepasst wurde, musste sie mir sofort wieder abgenommen werden. Ich wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Dienstag, 5. September. Wir stehen mit Deutschland im Krieg. England seit dem 3. September mittags, Frankreich seit demselben Tage, 17 Uhr. Ich musste denken, dass eines so gut wie das andere ist. Hitler will sozusagen Europa kolonisieren. Frankreich, England, Italien, wir alle haben friedliche, harmlose Völker kolonisiert, die still vor sich hin lebten, niemand um etwas baten und mit Waffen, gegen die sie sich nur mit Spielzeug verteidigen konnten, haben wir ihnen ihren Besitz genommen. Höher stehende Rassen, die niedrig stehenden Rassen, Zivilisation und Fortschritt gebracht haben. So heißt es bei uns. Man müsste wissen, was die Besiegten davon halten. Ich wiederhole, das eine ist so gut wie das andere. Letzte Nacht gegen 3 Uhr früh, erster Alarm mit Sirenen. Eine grauenhafte, langsam hingezogene und schwankende Melodie. Ein Angst- und Verzweiflungsruf. Man hätte wirklich etwas anderes wählen können. Die Zeitungen melden nichts über den Weg, den die deutschen Flugzeuge genommen haben. Die verschiedensten Gerüchte sind im Umlauf. Sie sollen bis nach Senlis gekommen sein. Sie sollen Lyon und Rouen bombardiert haben. Im Übrigen spricht man diesem Angriff nur Erkundungscharakter zu. Wenn die deutschen Flugzeuge das Terrain kennen, können wir uns sicherlich auf allerhand gefasst machen. Wie lange wird dieser Krieg dauern? Welchen Ausgang, welches Ergebnis wird er haben? Wie wird nach einem solchen Abenteuer die Gesellschaft aussehen? Nichts lässt sich sagen. Und die Literatur? Als ich am Sonntag mit Marie Dormois über das Manuskript meines Tagebuches sprach, das bei einem Vetter von ihr im Département Seine-et-Oise in Sicherheit gebracht ist, sagte ich, welches Interesse werden diese Papiere möglicherweise haben? Dienstag, 17. Oktober. Die Zeitungen werden in Kauderwelsch geschrieben. Das Gefühl für die Sprache und ihre Kenntnis gehen immer mehr verloren. Man kennt die Sprache nicht mehr. Und die französische Sprache ist nicht mehr französisch. Ein Land ist in großer Gefahr, wenn es dahin mit ihm kommt. Sonntag, 19. November. Überall ist die Neuigkeit zu hören, die Regierung werde 1 Million Kolonialtruppen kommen lassen, um ebenso viele französische Soldaten an der Front zu ersetzen. Das wird diese Leute die französische Kolonisierung schätzen lehren. Da ist man hingegangen und hat diese Leute, die ruhig zu Hause lebten, niemanden um etwas baten und niemanden bedrohten, umgebracht, enteignet, unterworfen. Heute sagen ihnen die Franzosen, kommt und lasst euch für uns den Schädel einschlagen, um Frankreich zu verteidigen. Und noch dazu bittet man sie nicht, man zieht sie zwangsweise ein. Wehrpflicht auch für sie. Das ist schlichtweg abscheulich. Die ganze heutige Gesellschaft verdient dieses Adjektiv. 1940. Mittwoch, 15. Mai. Ein sauber geschriebenes Französisch. Natürlichkeit, Schlichtheit des Stils, auch auf die Gefahr der Kunstlosigkeit hin. Meine Vorliebe dafür wird je länger, desto leidenschaftlicher. Dienstag, 11. Juni. Jetzt fängt wohl die Einkesselung von Paris an. Die Bahnhöfe sind anscheinend geschlossen, Fahrkarten werden nicht mehr ausgehändigt. Ich bleibe. Ich bin immer entschlossen gewesen zu bleiben. Jetzt bin ich es erst recht. Ich will nicht meine Lebensgefährten, die Tiere, opfern. Ich wüsste nicht, wohin ich gehen sollte. Ich füge mich schlecht ein. Ich mag nicht irgendwo mit irgendwelchen Menschen zusammengepfercht leben. Ich will mich nicht der Gefahr aussetzen, bei meiner Rückkehr nichts mehr in meinem Hause vorzufinden. Die bloße Vorstellung, in Eile packen und meine Abreise organisieren zu müssen, würde mich zum Bleiben veranlassen. Ich sage mir, dass alles von den Leuten abhängt, an die man gerät. Ich kann an einen Rohling geraten. Ich kann auch an einen zivilisierten Menschen geraten. Ich habe keine Waffen bei mir. Ich bin eine harmlose Zivilperson. Was zum Kuckuck sollte man gegen mich haben? Ich bleibe da. Mut ist das nicht. Es ist Kaltblütigkeit, Vernunft, Ungerührtheit, Wurstigkeit. Dennoch frage ich mich, wie ich mich verhalten werde, wenn vor meinem Gartentor deutsche Soldaten auftauchen. Wenn es nun morgen ist, wenn ich gerade aufgestanden bin und wie immer um diese Zeit schlechte Laune habe, werde ich sie unterdrücken können? Werde ich auch nicht völlig aus der Fassung sein? Von weitem nehmen sich die Umstände gut aus, man meint seiner selbst sicher zu sein. Aber wenn es soweit ist und man mittendrin steckt? Bernard hat den Mercure bis zum 24. geschlossen. Heute Morgen keine Zeitungen. Mittwoch, 12. Juni. Heute Morgen bei meiner Ankunft in Paris wie bei meiner Rückfahrt auf dem Boulevard Saint-Michel dieselbe Reihe von Aufbrechenden, von Evakuierten aller Art, in den verschiedenartigsten Fahrzeugen. Viele laufen zu Fuß drauf los. Viele führen einen großen oder kleinen Hund bei sich. Als ich zur Metro gehe, um nach Hause zu fahren, zwei Bauernwagen, langsam von Arbeitspferden gezogen. Die Frau führt das eine, der Mann das andere, beide echte Dörfler. Dem zweiten Wagen folgt angebunden eine Kuh. Sie waren stehen geblieben. Ich bin über die Fahrbahn zu ihnen gegangen. Diese Landleute, die so aufbrechen, tun mir am meisten leid. Sie geben einfach alles auf. Werden sie es wiederfinden? Ich habe mit dieser Frau, diesem Mann gesprochen. Er mit ernstem, vor Trostlosigkeit verstörtem Gesicht. Ich habe zu ihnen gesagt, Leute wie Sie tun mir am meisten leid. 2 Minuten später und ich hätte geweint. Und die arme Kuh, habe ich gefragt. Ja, so die Antwort. Und unsere Ställe haben wir voll zurückgelassen. Donnerstag, 13. Juni. Paris ist zur offenen Stadt erklärt worden. Ordnung und Versorgung werden von der Polizeipräfektur gewährleistet. Auch die Versorgung? Während meines gesamten Hin- und Rückweges war Paris völlig verlassen. Das richtige Wort ist leer. Die Geschäfte geschlossen, selten einmal ein Fußgänger. Die Rue de Châteaudun, eine Wüste. Das Viertel um die Oper, die Avenue de l'Opéra, desgleichen. Die Türen aller Wohnhäuser geschlossen. Auf dem Rückweg bin ich auf der Place de l'Opéra eine Weile stehen geblieben. Die großen Boulevards in Richtung Madeleine nach der anderen Seite bis zur Biegung der Rue Drouot, soweit reichte mein Blick, völlig verlassen. Alle Geschäfte geschlossen und eine Stille. Eine große Allee in der Provinz ohne einen einzigen Fußgänger. Vom Himmel fiel etwas wie Ruß, der an Gesicht und Händen haftete. Anscheinend die Erdöllage in Grand Quevilly, die brennen. Ich bin entzückt, das gesehen zu haben. Bestimmt haben es nur wenige Pariser gesehen. Die Einkesselung von Paris? Die Deutschen in 2 Tagen in Paris? Wie stehe ich dann da? Und meine Bücher, meine Papiere, meine Tiere? Und wie werde ich leben? Freitag, 14. Juni. Ich komme in Paris an. Nach meiner Gewohnheit überquere ich den Boulevard Saint-Michel, um auf den Gehsteig der Rue de Médicis am Luxembourg zu gelangen. Dort, dem geschlossenen großen Eingangstor zum Garten gegenüber, mit dem Polizeitelefonapparat am Rande des Gehsteigs beschäftigt, ein deutscher Soldat neben einem Polizisten, der ihm wohl die Funktionsweise des Apparats zeigt. Mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Ich bin nicht einmal stehen geblieben, um ihm zuzugucken. In der Metro erzählt ein Einwohner von Fontenay, er sei gerade am Boulevard Haussmann vorbeigekommen. Dort stand ein deutscher Soldat Posten. Eine Gruppe von Leuten hatte Mühe, die Straße zu überqueren. Eine Gruppe junger Leute mit Fahrrädern. Er hat sich zu ihnen bemüht, hat ihnen geholfen, die Straße zu überqueren. Aufs Liebenswürdigste, in ausgezeichnetem Französisch. Wie dieser Mann sagt, das ist ausgezeichnete Propaganda. Ich will hinzufügen, diese Soldaten müssen ausgesucht worden sein. Die Flugzeuge, die man hört und sieht, sie fliegen sehr tief, sind deutsche Flugzeuge. Hitler hat einen eintägigen Vorsprung. Als Tag seines Einzugs in Paris hatte er den 15. genannt. Das Ärgerlichste ist das Fehlen von Zeitungen und Briefen. Anscheinend muss man auch die Waffen, die man im Hause hat, beim Gemeindeamt abgeben. Man erhält darüber eine Quittung. Bekommt sie später zurück? Ich habe einen Bürgersäbel aus dem 18. Jahrhundert, einen kleinen amerikanischen Revolver, vierschüssig mit winzigen Kugeln, eher eine Kuriosität. Die behalte ich. Eine Putzfrau erzählt, vorhin ging eine Frau mit drei Kindern über die Avenue de Châtillon, auf den Armen ein ganz kleines viertes Kind. Sie kommt an einer kleinen Gruppe deutscher Soldaten vorbei, die am Straßenrand sitzen. Einer von ihnen steht auf, geht auf sie zu, nimmt ihr das Kind aus den Armen. Sie können sich vorstellen, wie der zumute war nach allem Gerede darüber, was sie den Kindern antun. Der Soldat hat das Kleine einem seiner Kameraden auf die Knie gesetzt und die Gruppe fotografiert. Danach hat er das Kind wieder der Mutter in die Arme gelegt. Er hat dann Schokolade aus seiner Tasche geholt und jedem der Kinder ein Stück davon gegeben. Die Frau hatte noch immer eine Heidenangst. Sie wissen ja, was man uns eingeschärft hat. Bloß nicht die Bonbons aufheben. Selbst die Kinder mochten sie nicht. Der deutsche Soldat, manger c'est bon, gentil petit français, pas avoir peur. Dabei steckte ihm selber die Schokolade in den Mund. Montag, 17. Juni. Es ist vorbei, Feindseligkeiten eingestellt. Die Deutschen wollten keinen Vertrag mit dem Kabinett Renault abschließen. Das würde den Wechsel in der Regierung erklären. Garfenkos Schwiegersohn erzählte auch, die Deutschen kauften in den Konfektionskaufhäusern alles, was sie finden. Zahlten in Mark. Eine Mark ist offenbar 20 Franc wert. Die Niederlage ist mir völlig gleichgültig. Genauso gleichgültig wie der erste Anblick eines deutschen Soldaten neulich morgens. Sie ist der Preis für allzu viele Dummheiten, Unfähigkeiten, Voraussichtslosigkeiten, für allzu vieles Aushecken von Streichen. Das zählt für mich mehr. Die meisten meiner Nachbarn weg, Guillons Kinder, diese Brüllaffen weg, die Straßen ruhig. Das alles wird wiederkommen, aus mit meiner Ruhe, sie wird kurz gewesen sein. Allerdings werden die Verhandlungen Zeit erfordern, die Besatzung wird anhalten, Regierung Pétain. Dienstag, 18. Juni. Die Gestapo ist im Hotel Lutetia. Wie es heißt, haben sie das Hakenkreuz auf der Spitze des Eiffelturms auf dem Rathaus gehisst. Auf der Abgeordnetenkammer wollten sie es nicht hissen, die sei dessen nicht würdig. Alles, was Verachtung für diese Versammlung von Gaunern und Nichtskönnern ausdrückt, freut mich. Das hübsche Louis XIV-Haus aus erkennbar roten Ziegeln, in dessen Erdgeschoss die Buchhandlung de Mal ist, zwei Schritte von der Buchhandlung Champion entfernt. Ich bleibe stehen. Ich zeige es Georgette. So etwas werden Sie nie bauen können. So schlicht, so elegant, wie unsere Literatur, leicht, geistvoll, spöttisch, unter ihrer Leichtigkeit so voller Ideen. Wie in der Malerei eine Abfahrt nach Kythera. Dieses Wunderwerk, das keine Kunstkritik erklären kann, vor dem man nur vor Bewunderung verstört stehen kann. Und von dem Sie übrigens in Berlin das schönste Exemplar haben. Sie sind viel zu plump an Geist und Körper, viel zu sehr in Metaphysik und zähflüssige Romantik verrannt. Die Sonne scheint höllisch heiß. Seit mehr als einer halben Stunde machen wir kleine Schritte. Um eine Kleinigkeit zu uns zu nehmen, gehen wir in eine kleine Bar mit Tabakverkauf am Boulevard de Capucine 9, zwei Schritte von der Place de l'Opéra entfernt, an der Stelle, wo früher Liberty war. Draußen vor dem Lokal deutsche Soldaten, weitere hinten im Saal. Wir finden einen Tisch weit weg von den einen wie den anderen, genau vor der Theke der Tabakverkäuferin. Georgette fängt eine Unterhaltung mit ihr an. Ich tue es ihr nach. Sie erzählt uns, die Deutschen äußerst höflich, benehmen sich sehr gut, keinerlei Herausforderung. Das sind ihre eigenen Worte. Bezahlen alles, was sie kaufen. In allen Kaufhäusern des Viertels sind alle Seidenstrümpfe weggegangen, vor allem höhere Größen. Letzten Montag sind an die 1000 französische Gefangene auf offenen Lastwagen über den Boulevard gefahren. Das ist eine typisch deutsche Taktlosigkeit. Ein Offizier ist zu der Tabakfrau gekommen. Er hat alle Zigarettenpäckchen gekauft, die sie hatte, und hat sie den Gefangenen auf den Lastwagen zugeworfen. Zu der Frau hat er gesagt, warum haben die Franzosen uns den Krieg erklärt? Wir wollten ihnen nichts Böses, wir hatten nichts gegen sie. Scheinheiliger. Die Deutschen, denen man begegnet, größtenteils große und stämmige Burschen. Ich dachte an den Kontrast, die kleinen Franzosen. Sehr gut ausgestattet. Uniformen, Stiefel, kurzgeschorener Schädel, rasiertes Gesicht. Ab und zu ein Offizier mit dem Hitlerbart und ein Rothaariger mit viehisch dreckigem Gesicht. Wir verlassen die Bar. Nebenbei eine Zitronate und ein Schluck Kaffee, 8 Francs. Wir kommen am Napolitain vorbei. Draußen alles voll. Französische Zivilisten und deutsche Soldaten und Offiziere in Ellbogennähe. Auch die Nutten zeigen sich allmählich. Mittwoch, 19. Juni. In Paris angekommen. Ich gehe zu Mercure. Ich klingele, weil ich wissen will, ob jemand da ist. Die Vertreterin, der Concierge, kommt mir aufmachen. Bernard und Mandin sind da. Bernard wettert gegen Duhamel, der abgehauen ist, wie man sagt, nachdem er alles Geld genommen hatte, das der Mercure ihm schuldete, ohne sich darum zu kümmern, was aus dem Verlag würde. Ich vergaß festzuhalten, in Les Batignolles hat man eine Frau hingerichtet, die einem deutschen Soldaten ins Gesicht gespuckt hat. Donnerstag, 20. Juni. Die guten Umgangsformen der Deutschen, ihre Höflichkeit, ihr anständiges Auftreten, ihre Äußerungen zu den Flüchtlingen tun bereits ihre Wirkung. Von manchen Leuten wird das alles hochgepriesen. Man hat uns erzählt, sie seien so furchtbar, aber sie sind ganz in Ordnung. Einfallspinsel. Immer ist der Franzose leichtgläubig und sieht nicht weiter als bis zu dem, was er liest, sieht oder hört. Wenn die Lage sich änderte, würden diese Leute sich schön umgucken. Freitag, 21. Juni. Tagsüber ständig die deutschen Bomber über meinem Haus, riesige schwarze Maschinen, äußerst lautstark, dicht über den Baumwipfeln. So geben sie uns zu verstehen, dass sie uns an dem Tage, da wir nicht mehr brav sind, brav machen können. Mittwoch, 26. Juni. In 3 Geschäften 11 Pakete Tabak gekauft. Freitag, 28. Juni. Vorgestern Morgen um 7 Uhr ist Hitler zum Pantheon gekommen, alleine mit einer Leibwache. Nochmals 8 Pakete Tabak gekauft. Ich werde weitermachen, ich befürchte eine Preiserhöhung. Mittwoch, 3. Juli. Die Cité Universitaire ist in eine deutsche Kaserne umgewandelt. Den ganzen Tag über ist sie voller Gesang und Musik. Man hört es durch die weit offenen Fenster. Dass man diese Männer den ganzen Tag inmitten von Liedern leben lässt, ist etwas merkwürdig. Es ist wohl so etwas wie die Lektüre des Breviers bei den Priestern. Sie sollen vom Denken abgehalten werden. Freitag, 5. Juli. Die Welt steht vielleicht im Begriff, ihr Aussehen, ihre Lebensgewohnheiten, ihren Geist, ihre politischen und gesellschaftlichen Systeme zu verändern. Das kann die Folge dieses Krieges sein. Die Folge der Verbindung von Narzissmus und Bolschewismus, wenn sie nicht aufeinanderprallen. Macht und Einfluss verschieben sich, wie man es in der Vergangenheit schon erlebt hat, infolge der Eroberungszüge dieses oder jenes Volkes. Dass die Macht Englands verfällt, ist allein schon ein bedeutsamer Umstand. Samstag, 6. Juli. Heute Morgen Besuch einer Schulleiterin aus Fontenay wegen eines Ratschlags für ihren Hund. Sie teilt mir mit, Fontenay werde 900 deutsche Soldaten und Offiziere aufnehmen. Sie ihrerseits wird 300 bekommen. Um sie unterzubringen, ist man dabei, diejenigen Häuser zu beschlagnahmen, deren Bewohner weggegangen sind. Häuser einer gewissen Klasse freilich. Sie müssen Zentralheizung und Badezimmer haben. Meine beiden Nachbarn, der General Higier und Hirschs ehemalige Schwägerin, sind weggegangen. Ihr Pavillon hat keine Zentralheizung. Ich hoffe sehr, dass die Nachbarschaft mir erspart bleibt. Ich wäre überhaupt nicht entzückt, den ganzen Tag über ihre Lieder und ihre Musik zu hören. Ich bin heilfroh, dass ich nicht zu den Einfallspinseln gehöre, die auf die jetzigen guten Umgangsformen hereinfallen. Eines Tages werden wir unter dem Samt die eiserne Hand sehen. Sie müssen auf uns wegen des Vertrags von Versailles einen unheimlichen Rochus haben. Wir sind etwas in die Zeit des Marschalls MacMahon zurückgefallen. Die Straße nimmt eine Wende in der Politik, im Krieg, in allem. Wir haben Deutschland besetzt. Deutschland besetzt Frankreich. Die Deutschen und die Italiener konnten einander nicht ausstehen. Sie sind Freunde. Die Engländer und die Franzosen verehrten einander. Sie stehen kurz davor, Feinde zu sein. Dienstag, 9. Juli. An den Zeitungskiosken wird eine Frankreich-Karte mit dem Umriss des deutsch besetzten Gebietes verkauft. Zum ersten Mal habe ich das an dem Kiosk gegenüber Berthet gesehen. 4,50 €. Für mich etwas teuer. Ich habe mich damit begnügt, mir den Namen der Orte zu merken, an denen die Linie verläuft. Und ich habe sie auf eine kleine Karte eingetragen, die ich vor langem an eine der Türen meines Wäscheschranks befestigt habe. Wo die Linie des italienisch besetzten Gebiets verläuft, wird noch nicht angegeben. Das deutsch Besetzte macht gut 2/3 von Frankreich aus. Mit dem italienischen zusammen werden es wohl 3/4 sein. Der freigebliebene Teil macht recht wenig aus. Nie ist Frankreich das widerfahren. Freitag, 12. Juli. Mit Sicherheit werden wir in eine neue moralische Ordnung treten. Genau das hatte ich gewärtigt. In einem Vortrag an der Sorbonne, die klassische Kunst, äußert Abel Bonnard bereits die Hoffnung, dass die Ära der morbiden und donjuanesken Romane für immer zu Ende sei. Dieser Einfallspinsel hat immer nur geschrieben, um nichts zu sagen. Wenn er seine Betrachtungsweise noch weiter triebe, würde er vermutlich Phaedras Erklärung an Hippolyt als Angriff auf die gesunde Moral zensurieren. Auf solche Exzesse können wir uns gefasst machen. Der Polizeiinspektor erzählt, in vielen Bordellen hätten sich die Frauen lieber davon gemacht, als den deutschen Soldaten zu dienen. Es musste Ersatz gesucht werden. Montag, 15. Juli. Im Merkur gewesen. Wie Bernard mir schon gesagt hatte, ist die Wiedereröffnung nochmals verschoben. Jetzt auf den 1. August. Hitlerfreundliche Äußerungen von Bernard. Ich glaube nicht, dass er alles, was er sagt, auch denkt. Seine Frau ist Engländerin. Er hat noch immer die Schrulle, eine neue Ausgabe von Mein Kampf zu machen. Wie er uns erzählt, hat er deshalb an die Kommandantur geschrieben. Und wer weiß, sagt er, vielleicht bekämen wir ein paar Worte von Hitler als Vorrede. Er rechnet damit, dass er den Mercure de France am 1. September wieder erscheinen lassen kann. 1941. Mittwoch, 8. Januar. Wegen der schwachen Beheizung ist das ganze Leben im Hause auf mein Schlafzimmer konzentriert. Die Meerkatze auf dem Heizkörper, die Hündin Miss auf ihrem Sofa. Auf ihr liegen 2 oder 3 Katzen. Der Hund Toto liegt am Fußende meines Bettes. 3 oder 4 Katzen liegen mit mir im Bett, 1 oder 2 andere darauf. Die Hündin Barbette ist in der Nebenkammer, deren Tür mit einem Gitter versperrt ist. Wenn irgendwelche Leute das sähen, würden sie, allen voran Marie Dormoy, rufen, dass man so leben kann. Aber es ist wunderbar, es ist köstlich, ein ständiges Vergnügen. Das Einvernehmen zwischen Katzen und Hunden, die Gesichter, die die Meerkatze macht, wenn sie das Treiben der einen und der anderen beobachtet und mit ihren kleinen Schreien auf sie einredet. Manchmal nimmt sie die eine oder andere Katze neben sich auf dem Heizkörper auf. Nur ein Schatten fällt darauf, der Gedanke an diejenigen, die nicht mehr da sind. Dienstag, 21. Januar. Zu Brennstoff habe ich in den beiden vergangenen Wochen verwandelt eine Leiter, einen alten Schrank, einen Holzsessel und einen riesigen, sehr schweren Tisch. Eine gute Tat, man hat immer zu viele Möbel. Mittwoch, 22. Januar. Unter den gegenwärtigen Umständen kann man noch von Glück sagen, wenn man gesund ist, etwas Geld, eine Anstellung hat, auch bei herabgesetzter Bezahlung. Und wenn man angesichts der Besatzung, die uns doch zu etwas wie Gefangenen macht, die Freiheit seines Zuhause behalten hat und darin sein eigener Herr bleibt. Mittwoch, 5. Februar. Mit meiner Bäckersfrau am Carrefour de l'Odéon stehe ich mich sehr gut. Sie hat mir ganze Kilo Zucker, Honig, Dosenmilch, Zwiebäcke verkauft. Täglich bis zu 3 Brote ohne Marken gegeben. Einen Block reinen Kakao, Schokolade und 5 Kilo weiße Kaffeebohnen, Bonbons. In ihrem Laden und sogar in ihrem Hinterzimmer bin ich wie zu Hause. Sonntag, 9. Februar. Die Arbeitslosen aus Fontenay sind zum Freiräumen der Straßen erfasst worden, wo der Verkehr unmöglich und infolge der Schneelawinen gefährlich war. 60 Francs am Tag. Nach 2 Tagen haben diese Individuen sich zusammengetan und 10 Francs mehr verlangt. Wie schwach muss die Energie, muss die Autorität in Frankreichs Direktorien geworden sein? Diesem Lumpenpack müsste man sagen, ihr werdet diese Arbeit tun, 60 Francs am Tag. Wenn ihr euch weigert, wird jegliches Arbeitslosengeld sofort und für immer gestrichen. Und auf Ordnungswidrigkeiten steht Haftstrafe. Freitag, 14. Februar. Wir kommen der Freiheit immer näher. Das Justizministerium bereitet anscheinend einen Gesetzentwurf vor, der jedem Hausbesitzer zur Pflicht macht, Wohnraum an kinderreiche Familien zu vermieten. Nicht nur der Freiheit kommen wir immer näher, sogar der Gerechtigkeit, wie man sieht. Louise Faure-Favier erzählt mir, sie habe die Gebäude von Port-Royal des Champs vor der Beschlagnahme gerettet. Sie hatte sich dort eingerichtet. Die Deutschen kamen, der Offizier, wir möchten die Räume beschlagnahmen. Sie antwortete, aber Herr Offizier, ich bitte Sie, Sie können unmöglich das Haus von Racine und Pascal beschlagnahmen. Wären die Franzosen im vorigen Krieg in Weimar gewesen, sie hätten doch nicht Goethes Haus beschlagnahmt. Wie sie mir sagte, hatte sie am Ende dieser Antwort die Stimme verschlagen. Der Offizier hat sich verbeugt. Schon gut, wir beschlagnahmen nicht. Nur ihre Pack- und Lastwagen haben sie im Park abgestellt und ihn in einen jämmerlichen Zustand versetzt. Montag, 17. Februar. Nach allem, was Combelle mir von Céline erzählt hat, verdient er Achtung und Sympathie. Ein wüster Menschenhasser. Combelle hat mir folgenden Ausspruch von ihm zitiert. Nicht Arzt hätte ich werden sollen, sondern General. Ich hätte die Menschen in den Tod schicken oder sie retten können. Er war Arzt in einer Ambulanz am Stadtrand oder in den Außenbezirken. Wegen seines Antisemitismus abgesetzt von Léon Blum. Ach nee, das also war die Freiheit, die der Front Populaire für sich beanspruchte. Gide findet zwar das Vokabular seiner Bücher und seine Unflätigkeit schockierend, meint aber, dass darin geniale Seiten seien und er stellenweise an Rabelais heranreiche. Er kann Gallimard nicht verzeihen, dass er Reise ans Ende der Nacht abgelehnt hat. Donnerstag, 20. Februar. Wer aus einer Zone in die andere überwechselt, wird durchsucht. Diejenigen, die ohne gültigen Passierschein erwischt werden, kommen ins Gefängnis. Frau F., die nach Paris gekommen ist, sie hält sich hier seit mehreren Wochen auf, hat Schwierigkeiten mit der Rückkehr. Denn wenn man ihr einen Passierschein für den Wiedereintritt in die freie Zone ausstellt, muss sie rechtfertigen und erklären, wie sie hat herüberkommen können. Das bringt sie in große Verlegenheit, denn sie will auf keinen Fall, dass die Leute, die ihr den Übertritt erleichtert haben, Ärger bekommen. Dienstag, 25. Februar. Die Männer, die heute mit Hitler an der Macht sind, sind dieselben, die mit ihm die politische Bewegung des Nationalsozialismus angefangen haben, unter Einsatz ihrer Freiheit und sogar ihres Lebens. In seiner letzten Rede an das deutsche Volk rühmt er ihre Treue in dieser Hinsicht. Er hat recht, das ist etwas. Sonntag, 9. März. Seit 6 Jahren bin ich ohne Haushälterin. Ich besorge mein Haus selber, wenn auch nicht gerade glänzend. Ich bereite mir meine Mahlzeiten, koche für meine Tiere, wasche selber meine Leibwäsche und finde auch noch Zeit, in meinem Garten zu werkeln. Vor 2 Jahren habe ich selber bis auf die Decke eines meiner Zimmer sowie die Fensterrahmen in den anderen Zimmern wieder hergerichtet. Allabendlich gehe ich meiner Tiere wegen an die 10-mal die Treppe meines Häuschens hinauf und hinab und kontrolliere, ob meine Katzen alle da sind. Körperliche Erschöpfung habe ich nie gekannt und kenne sie auch jetzt nicht. Der Krieg? Ob der Papst oder der Sultan gewinnt, erledigt sind wir am Ende so oder so. Donnerstag, 13. März. Vorhin Besuch von Jean Paulin. Im Gesicht altert er sehr und wirkt erschöpft. Berthelmy war auch da. Ich schildere den beiden einige Züge von Größenwahn, von Grobschlächtigkeit an Bernard. Seine sprunghafte Laune, seine Tätlichkeiten manchen gegenüber. Die Inkonsequenzen seiner Meinung und seines Verhaltens. Schildere meine zwiespältige Lage im Mercure, einerseits Autor, andererseits Angestellter. Und dass der Zweitgenannte gegebenenfalls sehr große Gefahr laufe, für den Erstgenannten zu büßen. Ich bringe Paulin auf den neuesten Stand dessen, was Gallimard mir hinsichtlich der Veröffentlichung meines Tagebuches geantwortet hat, und sage ihm, ich sei über diese Antwort sehr glücklich. Sie enthebt mich jeder Sorge als Autor und Angestellter, falls Bernard mich entlässt. Dienstag, 1. April. Louis Thomas ist Verlagsleiter von Calmann-Lévy geworden. Das spricht Bände. Ein solcher Verlag, da braucht es denn doch eine gewisse Kompetenz, eine gewisse Fachkenntnis, eine gewisse literarische Bildung, einen gewissen inneren Wert. Ich dachte, ich höre nicht recht. Komisch anzusehen sein wird es, falls die Engländer siegen, wie die Leute, die von den Deutschen eingesetzt worden sind, hinausfliegen und ihre Stellen ihren vertriebenen Vorgängern oder anderen vom selben Kaliber zurückgeben. Im selben Fall auch komisch anzusehen, wie die Antideutschen aus der Zeit vor der Niederlage, die nach der Besetzung pro-deutsch und anti-englisch geworden sind, nach der Art von Jacques Boulanger, wieder Antideutsche und Pro-Engländer und vielleicht sogar Philosemiten werden. Mittwoch, 2. April. Louis Thomas war heute Morgen im Mercure zum Versand der Besprechungsexemplare seines Bandes Thusnel. Ich frage ihn: Sie sind also Verlagsleiter bei Kalman Levy? Bescheiden erwidert er: Nur Programmleiter. Ich weiter: Die Deutschen haben also auch diesen Verlag an sich gebracht. Er widerspricht: Nein, durchaus nicht. Die Vichy-Regierung hat einen vorläufigen Verwaltungsdirektor ernannt. Samstag, 5. April. Ich habe nur noch 6 Katzen. Wenn ich im Bett liege und sie alle 6 neben mir sind, jede bemüht, mir am nächsten zu sein, dann denke ich bisweilen an diejenigen, die ich gehabt habe, diejenigen, die ich während der letzten Monate verloren habe. Den Felix, den Coco Deux, den Chien Chien, den Poupou, die so anmutige Piu Piu, eine jede mit ihrem besonderen Gebaren. Ohne Hintergedanken, ohne Schwankungen werde ich in meinem Leben nur diese Wesen geliebt haben, ohne Mühe und Geld für sie zu scheuen. Mittwoch, 9. April. Anscheinend herrscht bei den Franzosen, im Volk noch mehr als beim Bürgertum, den Deutschen gegenüber ein Gefühl von Erwartung, von Hoffnung, von geduldiger Resignation, von geheimer und schweigender Spottlust. Ein Geisteszustand, der sich in der Gleichgültigkeit zusammenfassen lässt, die sie ihrer Anwesenheit gegenüber zeigen, indem sie nicht einmal ansehen, wenn sie ihnen auf den Straßen begegnen. Was die Mehrheit angeht, mit Sicherheit in völliger Unkenntnis der großen politischen und gesellschaftlichen Fehler, die uns dahin gebracht haben. Alles, was ich den Besatzern gegenüber so zusammenfassen ließe: Warten Sie nur ab, meine Herren. Immer werden Sie nicht hier sein. Eines Tages werden Sie Leine ziehen müssen. Wer dann lacht, werden wir ja sehen. Entsprechend dem Gefühl, aus dem man nicht gerne sieht, dass ein Fremder das eigene Haus besetzt. Dass wir uns in wirtschaftlicher, in praktischer Hinsicht mit ihnen verständigen können, ist sehr gut möglich, kann vielleicht sogar sehr nutzbringend sein. Sie haben auch Interesse daran, immer vorbehaltlich ihrer Gaunerei und ihrer Dominanz. Jedenfalls gibt es mindestens 4 Dinge, die uns immer von ihnen trennen werden. Ihre Gefügigkeit unserer Insubordination gegenüber, unsere Spottlust gegen ihren Ernst, unseren Esprit gegen ihre Plumpheit, unseren Geschmack gegen ihre Vulgarität. 1944. Dienstag, 6. Juni. Heute früh im Morgengrauen Landung der Engländer und Amerikaner in der Normandie, in der Gegend von Caen. Ich habe gesagt, der Friede oder der Waffenstillstand, was auf dasselbe hinausläuft, werde nach kurzer Frist folgen. Jedenfalls werde für uns Franzosen gegen Winteranfang der Krieg beendet sein. Ich habe sogar gesagt, im selben Monat, in dem er begonnen hat, im September. Ob die eine oder die andere Seite siegt, kümmert mich wenig. Wird übrigens von Sieg die Rede sein? Wird es nicht eher ein Arrangement? Freitag, 9. Juni. Die arme Normandie, das Land und die Einwohner, macht schwere Zeiten durch mit der Landung. Caen, Bayeux, Vire in Flammen, Rouen in Trümmern. Für die Engländer und Amerikaner ist es eine schwere Partie. Truppentransporte versenkt, Kriegs- und ähnliche Schiffe torpediert. Für die hoffentlich kurze Zeit, während derer die Lebensmittelversorgung mehr oder weniger ungewiss ist, bin ich einigermaßen gewappnet. Teigwaren, Zucker, Butter, Schokolade, Kaffee, Kartoffeln. Nur Tabak fehlt mir. Samstag, 10. Juni. Heute hat es 8-mal Luftalarm gegeben. Auch das ist kein Friede. Mittwoch, 21. Juni. Der Krieg. Diese Männer, die einander nie gesehen haben, die keinerlei Grund haben, einander umzubringen, die man für den Kampf abrichtet, die man zwangsweise einzieht, deren Geist man zur Weißglut erhitzt, während man sie wie Vieh in Lastwagen verfrachtet, die man gegeneinander aufhetzt, die sich gegenseitig umbringen. Mit Kugeln, mit Bomben, das mag ja noch hingehen. Doch was sage ich da, mag noch hingehen. Aber die Kämpfe Mann gegen Mann mit dem Bajonett, mit dem Dolch, das gegenseitige Halsabschneiden, das ist ungeheuerlich. Sonntag, 25. Juni. Vorhin gegen 17 Uhr Luftalarm, Flugzeuge über meinem Haus, gut 10 Minuten lang heftige Flak-Tätigkeit, zahlreiche Splitter in meinem Garten. Ein Flugzeugflügel ist in einen meiner Birnbäume gefallen, festgehakt an einem Ast, der zu meinem Nachbarn Iger hinüberreicht. Der hat sich mit Leitern abgemüht, ihn zu erwischen und ihn als Erinnerungsstück aufzuheben, wie ich vermute. Er scheint aus einem Seidenstoff von einem sehr hübschen Grün zu bestehen, der auf Papier geklebt ist. Donnerstag, 29. Juni. Georges Matisse, dieser Gelehrte, hat nicht einmal die nötige Achtung vor der großen wissenschaftlichen und philosophischen Nation, die Deutschland gewesen ist. Welch eine Kluft zu der geistigen Überlegenheit eines Ernest Renan, eines Gaston Paris bei der Kriegserklärung an Deutschland 1870, mit ihrem Kummer angesichts zweier Nationen, die einander zerfleischen und so sehr geschaffen waren, zum allgemeinen Wohl einander zu verstehen. Die Universität, die wissenschaftliche Welt sind voll von seinesgleichen. Man hat es zu Beginn des Krieges 1914 gesehen. Befragt nach dem Wert der deutschen Wissenschaft, die sie vorher alle gerühmt hatten, erklärten sie sie für völlig wertlos. Freitag, 21. Juli. Als ich in die Rue Saint-Honoré komme, 2 Schritte von meiner Bäckerei entfernt, sprechen mich 2 deutsche Soldaten an, blutjung, sehr hübsche und anmutige Gesichter. Zigaretten 70 Francs. Ich habe sehr freundlich abgelehnt. Das war ganz falsch, ich hätte sie mir wenigstens zeigen lassen und falls es französische Zigaretten waren, welche kaufen sollen. Auf dem schwarzen Markt zahlt man 140 Francs für das Päckchen. Heute Abend habe ich ganz zufällig erstmals den englischen Rundfunk gehört, von meinen Nachbarn Guillon, die ihn sich bei weit offenem Fenster anhörten. Der Sprecher verlas Auszüge aus englischen Zeitungen. 57.000 deutsche Soldaten von den Russen gefangen genommen. Man hat sie durch die Straßen von Moskau ziehen lassen. Vorne an gingen 19 Orden bedeckte deutsche Generäle mit gesenktem Kopf. Die Zurufe der Schaulustigen bei diesem Vorbeimarsch: Ihr wolltet nach Moskau kommen, bitte sehr, ihr seid da, ihr seid in Moskau. Man musste sie sehen, die stolzen Eroberer, die Sieger, die davon geträumt hatten, Moskau zu plündern. Wie sie die holländischen, die belgischen Städte geplündert haben. Wie sie die Straßen von Paris geplündert haben. Die letzten Worte ganz buchstäblich. Unter dem Vorwand von Propaganda derartige Lügen. Die Pariser Straßen von den Deutschen geplündert. Ich kann nicht glauben, dass Franzosen und gar aus der Region Paris derlei hören können, ohne aufzubegehren. Sonntag, 23. Juli. Da ist eine Seite des Krieges, die ich bisher nicht kannte. Dass jeder Kriegsführende seine Erfolge aufbläst, seine Rückschläge kleinredet, seine Rückzüge als strategische Bewegungen darstellt, ist bekannt. Aber Lüge in dem Maße. Sonntag, 6. August. Die Alliierten, Engländer und Amerikaner, waren gestern Abend anscheinend in Brest und in Saint-Nazaire. Heute anscheinend in Laval mit Kurs auf Paris. Bei dem Tempo könnten sie in 8 Tagen in Paris sein. Selbst wenn erst in 15 Tagen, ist das fabelhaft. Welch ein Ereignis, welch ein Umschwung. Was werden wir erleben? Was wird über uns kommen? Freitag, 11. August. Heute Abend erzählte ein Passagier in der Metro, er habe in einer Straße von Bourg-la-Reine einen deutschen Offizier gesehen, der 3 Soldaten begegnete und sie als erster grüßte, mit dem neuen Gruß seit dem Attentat auf Kanzler Hitler, mit ausgestrecktem Arm. Von den 3 Soldaten habe nur einer den Gruß erwidert, die beiden anderen hätten ihn nicht angesehen und seien weitergegangen. Der Offizier habe nichts gesagt. Wahrscheinlich ist das kein Einzelfall. Bei Armeen in Auflösung ist es klassisch. In einem solchen Fall braucht es nur einen Schritt weiter und der Offizier wird ad patres geschickt. Was man auch, wie gerechterweise anzumerken ist, bei Vorgesetzten dem obersten Vorgesetzten gegenüber erleben kann. Jüngstes Beispiel: das Attentat auf Kanzler Hitler. Dienstag, 15. August. Die Alliierten sind zwischen Nizza und Saint-Raphael gelandet, Luftlandetruppen. Donnerstag, 17. August. Die Polizei streikt anscheinend. Das Kommissariat beim Bürgermeisteramt von Fontenay geschlossen, kein einziger Polizist. Die Deutschen sprengen heute Abend überall in der Umgebung ihre militärischen Einrichtungen. Das bedeutet anscheinend ihren Abzug. Ein Gendarmerieoffizier hat heute Morgen gesagt, am Dienstag werde im Großraum Paris kein einziger Deutscher mehr sein. In diesem Krieg sind mir die Franzosen derart zuwider geworden. Diese Leute, die nichts wissen, nichts kennen, alles vergessen, keinerlei kritischen Sinn, keinerlei intellektuelle Redlichkeit haben. Mit ihrer sonstigen Redlichkeit ist es auch nicht viel besser bestellt. Die alles, was man ihnen erzählt, gläubig schlucken, die Urteile abgeben, Entscheidungen fällen und rein gefühlsbestimmte Meinungen haben. Ich weiß nicht, was ich dafür gäbe, wenn die Kanaille, deren Politiker wiederkehren, in Paris brandschatzen und metzeln würde. Seltsam die Empfindung, die ich habe. Ein Gefühl von Einsamkeit. Geschrieben heute Abend, den 17. August, zwischen 11 und 11:30. Freitag, 18. August. Am Sonntag wird General de Gaulle in Paris einziehen. Er übernimmt die Macht, Militärregierung. Seit Mittwoch bin ich nicht nach Paris gekommen. Keine Metro mehr. Dabei hätte ich mir gerne die Physiognomie der Straßen angeschaut. Während des Tages Mitteilung an die Einwohner, heute Abend Sperrstunde um 21 Uhr. Fenster geschlossen halten. Niemand darf auf den Straßen sein. Wer dort angetroffen wird, der wird ohne Vorwarnung niedergemacht. Das bedeutet den Abzug. Samstag, 19. August. In Paris begann die Sperrstunde um 14 Uhr, das heißt so viel wie Stubenarrest. Marie Dormoy erzählte mir von zahlreichen Scharmützeln zwischen Widerständlern und Deutschen in Paris. Angriffe auf die Polizeipräfektur, Panzer vorm Hôtel de Ville, ohne dass sie mir sagen könnte, was es damit auf sich hat. Steht auf der einen Seite die Widerstandsbewegung, auf der anderen ein kommunistisches Element, das bereits am Werke ist? Schön wäre es, ein Fenster am Boulevard Saint-Germain, an der Rue de Rivoli oder am Boulevard Saint-Michel zu haben, dann könnte man die Ereignisse bequem verfolgen. Hier draußen ist man wie in der Provinz, hört nichts, sieht nichts und kann sich nicht vom Fleck rühren. Erstens, weil es an Transportmitteln fehlt, zweitens, weil man anscheinend vor den Toren von Paris zurückgeschickt wird. Sonntag, 20. August. Kein Brot aufzutreiben in Fontenay. Eine endlose Schlange. Man hat mir 200 Gramm gegeben. Das Ergebnis lohnt die Plackerei nicht. Gerade ist das Gas abgestellt worden. Wie soll ich mein Essen, meinen Kaffee, das Futter für meine Tiere kochen? Mich rasieren. Montag, 21. August. Alle Läden und Geschäfte sind geschlossen, sogar die Bistros. Nur die Lebensmittelgeschäfte sind geöffnet. Den ganzen Tag über ist ziemlich nahe Kanonendonner zu hören, wie es heißt. Die Amerikaner sollen bei Longjumeau stehen und mit den Deutschen kämpfen. Frau Benet, meine Nachbarin gegenüber, hat vorhin bei Châtillon gesehen, wie zwei 17- oder 18-jährige Burschen einen deutschen Soldaten anfielen, einen schon älteren Mann, der friedlich vorüberging. Feigheit, Dummheit und Unbesonnenheit in einem. Wäre ich zugegen gewesen, ich hätte mich bestimmt eingemischt. Dienstag, 22. August. An der Porte d'Orléans in der Gegend um die Cité Universitaire wird weiterhin zwischen Widerständlern und Deutschen gekämpft. Marschall Pétain und Laval von den Deutschen in Schutzhaft genommen. Beginn der neuen Regierung. Finanzen, Mendès France. Unterricht, Vallon, ein ultraroter Sorbonne-Mann. Künftiger Militärgouverneur von Paris, General König. Freitag, 25. August. Alles soll gehen, wie es will. Ich mag nichts mehr davon wissen. Es ist aus. Ich werde mich über nichts mehr unterrichten. Ich werde nichts mehr aufzeichnen. Mein Ekel und meine Verachtung haben ihren Höhepunkt erreicht. Samstag, 26. August. Gestern Abend und heute große patriotische Feierlichkeiten. Die große Glocke von Notre-Dame in vollem Geläut, Truppenvorbeimarsch, Übergabe von Fahnen, denen, die während der Besatzung versteckt gehalten waren, und denen der neuen Militärverbände, Rede des Generals de Gaulle, Übergabe des Croix de la Libération an die Stadt Paris, Beflaggung, Musik, Vaterland, Befreiung, Sieg und so weiter, der Ruhm unserer Fahnen, wie gestern meine Kartoffelhändlerin Maries zu mir sagte. Ich sage es, ohne mich herauszustreichen oder mir etwas darauf zugute zu tun, nichts von all dem berührt, interessiert mich, wühlt das Geringste in mir auf. Mir ist wieder danach, mich darüber lustig zu machen, wie über einen reinen Mummenschanz oder ein Schauspiel für Gnas führte. Dieser Fetischismus mit der Fahne? Wie kann man nur ein Stück Stoff verehren? für mich genauso abwegig wie die Leute, die vor einer religiösen Statue niederknien. Ich habe vor nichts Angst gehabt, mich vor nichts gefürchtet. Ich bin ruhig zu Hause geblieben, als andere sich davon machten. Ich habe weiterhin mein Gartentor nachts unverschlossen gelassen. Ich habe kein einziges meiner Tiere geopfert. Die geliebten Wesen, die ich verloren habe, sind, wenn auch eines unerwarteten, so doch eines natürlichen Todes gestorben. Vor 2 Jahren habe ich sogar die Katze Minette aufgenommen, die im Luxemburgpark ausgesetzt war und die ich jetzt habe. Meine Vernunft, meine geistige Freiheit, meine offene Redeweise habe ich uneingeschränkt beibehalten, auch den beiden deutschen Offizieren gegenüber, mit denen ich in Verbindung gestanden habe. Auch denjenigen meiner Bekannten gegenüber, die anders dachten als ich. Wenn die Gelegenheit sich bot, habe ich mich höflich, aufmerksam, verbindlich zu Feinden verhalten, die wenigstens diese Erinnerung an einen Franzosen behalten werden. Ich habe keinen gemeinen Gedanken gedacht, keine gemeine Tat begangen. Das ist schon gar nicht so wenig. Montag, 4. September. Mit dem Herannahen des Herbstes ist abends auch wieder der köstliche, zu Herzen gehende Schrei der Fledermaus zu hören. Mein Fenster steht offen. Zuerst schien mir der Schrei ganz nahe zu sein. Jetzt dringt er aus größerer Entfernung zu mir und ein anderer Schrei antwortet. Ich vergesse darüber alle Schändlichkeiten und Dummheiten des Augenblicks. Donnerstag, 14. September. Der Figaro Littéraire vom letzten Samstag. Eine Notiz über die Académie Française, die bei ihrer letzten Sitzung den Fall derjenigen Schriftsteller geprüft hat, die sich auf die eine oder andere Weise an der Kollaboration beteiligt haben. Ein von Valéry gestellter Antrag, der darauf abzielt, Kandidaturen für freie Sitze von Schriftstellern dieses Schlages keinesfalls zu berücksichtigen. Der Antrag einstimmig angenommen von den anwesenden Akademiemitgliedern. Armer Valéry, so tief gesunken zu sein. Und er gilt als ultra intelligent. Und er hat sich zum Apostel der Intelligenz gemacht. Intelligenz, das heißt verstehen, das heißt unterscheiden, das heißt vergleichen. Das heißt, sich in diejenigen hineinversetzen, über die man zu urteilen beansprucht, in die Umstände, in denen sie sich befunden haben. Das heißt, sich selbst prüfen können, das Für und Wider sehen. Das heißt, Schattierungen machen, sehen, unterscheiden können. Das heißt, den Sinn fürs Relative haben. Das heißt, vor allem sich der Leidenschaft, der Vergeltung, jeglicher Haltung eines Gerichtsherrn enthalten. Das heißt, wissen, dass die Gerechtigkeit... Was ist Gerechtigkeit? Und hat sie nur eine Seite? Sie ist nicht alles. Sonntag, 24. September. Täglich veröffentlichen die Zeitungen eine neue Liste von Ausschlüssen, Verhaftungen, Nachrichten über hier und da geschaffene Sondergerichte, von denen die Angeklagten abgeurteilt werden sollen. Nichts gemeiner als die Justiz, die von unten kommt, gegründet auf die übelsten Triebe, auf Hass, Neid, Gier, Grausamkeit. Sie nimmt zurzeit freien Lauf. Dienstag, 3. Oktober. Wenn ich jetzt dieses Kriegstagebuch veröffentlichte, selbst insgeheim, aber es würde schnell bekannt, gäbe es Grund genug, mich von einigen dieser Herren umbringen zu lassen. Damit habe ich es nicht eilig. Dienstag, 10. Oktober. Die Maschinenpistolen, die durch den Krieg in Mode gekommen sind, werden vielleicht in einiger Zeit den Revolver ersetzen. Wer abends spät nach Hause geht, wird eine Maschinenpistole bei sich haben. Der Liebende, den seine Geliebte verlassen hat, oder der Ehemann, der seine Frau mit einem Dritten ertappt, wird die Angebetete und die Treulose mit einer Maschinenpistole niederstrecken. Der lebensmüde Neurastheniker wird mit einer Maschinenpistole seinen Tagen ein Ende bereiten. Es brauchte nur einer, den Anfang zu machen. Der Nachahmungstrieb beim Menschen ist sehr stark. Es wird in die Lebensgewohnheiten eingehen. Wirklich wäre es gar nicht schlecht, eine Maschinenpistole im Haus zu haben, damit man sich gegen Einbrecher zur Wehr setzen kann. Freitag, 1. Dezember. Heute früh habe ich auf dem Sockel meines Gartentors folgende neue Inschrift gefunden. Hier wohnt ein Kollaborateur. Diesmal habe ich sie weggewischt. Wer mag sich diesen Scherz leisten? Jedenfalls ist es ungeheuerlich. So ein gemeines Pack. Leute, die über das Guten Tag sagen hinaus nichts von mir wissen, weder wer ich bin, noch welche Meinungen ich habe. Mittwoch, 13. Dezember. Immer mehr bewahrheitet sich die Äußerung von Beaumarchais. Soldaten, die sich für Interessen töten lassen, die sie nicht kennen. und ich für meinen Teil will hinzufügen, und die man ihnen mit einer Rhetorik aus Vaterlandsliebe, Opferbereitschaft und Heldentum verheimlicht. Samstag, 16. Dezember. Das Brot wird wieder schlecht. Die Teigwaren sind Kleister. Das Trockengemüse muss erst getrocknet werden. Der Zucker schmilzt nicht, Käse ist nicht aufzutreiben. Die Butterzuteilungen winzig, das Fleisch steinhart, Öl unbekannt. Tabak noch immer knapp. Kaffee und Schokolade werden nicht mehr angeboten. Die Straßenbeleuchtung bleibt noch immer aus. Seine Wäsche waschen zu lassen gibt's nicht mehr. Man kann nichts kaufen, weder Wäscheartikel noch Kleidung noch Wirkwaren noch Schuhe, außer für horrende Preise. Petroleum ist noch nicht wieder aufgetaucht. Kohle ist ausgegangen. Nicht einmal Zündsteine für Feuerzeuge sind noch aufzutreiben. 1945. Sonntag, 4. März. Für die ganze Soldateska, der man zurzeit in Paris begegnet, habe ich nur Ekel übrig. Mit allen Kräften hasse ich alles Militärische und Kriegerische, Regiments- oder Vaterlandslieder oder Fanfaren. Allen voran die Marseillaise, ein wahres Lied für den Pöbel und für Gemetzel. Und der Krieg, was für ein Stumpfsinn, was für ein Schwindel, was für ein Schmierenstück. Samstag, 30. Juni. Ich sage es oft, wir kennen General de Gaulle nicht. Er führt so einiges im Schilde. Auf bestimmte Fragen antwortet er, ohne eine Antwort zu geben. Ein Demokrat ist er vielleicht, auch wenn ich dessen nicht so sicher bin. Er ist kein Demagoge, weit entfernt. Vor allem ist er kein Revolutionär, wie sie heutzutage in Mode sind. Wer auf ihn setzt, wird noch Überraschungen erleben. Samstag, 7. Juli. Dieses Tagebuch? Es erfordert nicht unbedingt Talent. Es ist die Arbeit eines Protokollanten, eines Registrators von Tatsachen und Aussprüchen. Die Arbeit eines Gazettenmachers, eines Novellisten. Gutes Gedächtnis, Beobachtungsgabe, einen geordneten Geist, mehr erfordert es kaum. Mittwoch, 11. Juli. Heute früh ein eingeschriebener Brief vom Bureau des Huissiers Auditeurs beim Appellationsgerichtshof, in dem ich darauf hingewiesen werde, dass im Gemeindeamt von Fontenay ein für mich bestimmtes Schriftstück hinterlegt worden sei. Ich gehe zum Gemeindeamt, um das Schriftstück abzuholen, kann mir schon denken, was es ist. Vorladung als Zeuge im Prozess gegen Jacques Bernard. Montag, den 16. Juli, 1 Uhr in der 10. Strafkammer im Justizpalast. Eine unangenehme Pflicht. Sonntag, 19. August. Die Académie Française hat den Sitz von Marschall Pétain für frei erklärt. Sonntag, 7. Oktober. Es fällt auf, wie viel Geld die französische Regierung für Subventionen, Mieten, finanzielle Unterstützungen aller Art und großzügige Spenden zum Fenster hinauswirft, trotz des finanziellen Engpasses und trotz der zahlreichen Geldverluste des Landes. Frankreich macht den Eindruck eines Landes, das kurz vorm Bankrott steht und sich sagt, ach was, auf ein bisschen mehr oder weniger kommt es auch nicht an. Inzwischen steigen die Preise für den Lebensunterhalt, die Steuern werden erhöht. Und neue Steuern kommen auf uns zu. Dienstag, 9. Oktober. Von Anfang an denke ich es, habe es gesagt und wiederholt und schreibe es auch. Die sogenannte Befreiungsjustiz ist eine Schande für Frankreich. Montag, 15. Oktober, 7 Uhr abends. Im Geiste trete ich, da ich mehr nicht tun kann, als Franzose ab. Samstag, 17. November. Frankreich befindet sich zurzeit nicht nur in einem Zustand der Barbarei, sondern auch in einem Zustand der Dummheit. Dienstag, 20. November. 3 Kartoffeln zum Mittagessen, 3 Kartoffeln zum Abendessen, das sind meine Mahlzeiten. Teigwaren kann ich einfach nicht mehr essen, sie sind eine Zumutung, zumal wenn ich sie selber zubereitet habe. Ich werde sicherlich keinen Hund wieder aufnehmen. Je weniger Tiere ich in meinem Alter hinterlasse, desto besser. Ich habe nur noch meine Katze Minette, ihren Sohn Le Chinois und meine Meerkatze. Wo ist mein Tierbestand aus der Zeit der Mobilmachung von 1914 geblieben? 38 Katzen, 22 Hunde, eine Ziege, eine Gans. Markus Scheumann las aus Paul Léotos Kriegstagebücher 1939 bis 1945.